Aufgabe 45. Dieses Jahr war bisher für mich ein Glücksjahr. Ich habe einen sehr netten Mann kennengelernt. Endlich. Früher hatte ich immer Pech in Beziehungen. Aber dieses Mal bin ich wirklich optimistisch. Mit ihm kann ich einfach über alles reden. Und er ist sehr offen und kompromissbereit. Ich glaube, das ist jetzt der Mann, mit dem ich leben will. Meine beste Freundin hat dieses Jahr geheiratet. Und sie hat mich schon gefragt, wann es bei uns soweit ist. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern.